Die ForscherInnen weisen zugleich darauf hin, dass sich die Belastung durch weniger Tierhaltung und eine veränderte Landwirtschaft senken ließe. Dazu zählt etwa, Gülle und Dünger richtig in den Boden einzuarbeiten, um den Austausch mit der Luft und damit die Entstehung von Ammoniak zu verringern. Eine hohe Nährstoffkonzentration verändert Lebensgemeinschaften. Sie fördert Arten, die Stickstoff lieben. Diese setzen sich dann gegen andere Arten durch. In überdüngten Lebensräumen bleiben mithin weniger Arten übrig. Sichtbar ist das etwa in Mooren, die oft einen Nährstoffmangel aufweisen. Das bedeutet, dass es dort Arten gibt, die mit wenigen Nährstoffen auskommen können. Oft haben sie sogar spezielle Strategien dafür entwickelt, wie der Sonnentau, der mit klebrigen Tentakeln auf seinen Blättern Insekten fängt, langsam zersetzt und verdaut. Werden Moore über Niederschläge unfreiwillig gedüngt, kommt es zu einer Verdrängung typischer Moorpflanzen. Es setzen sich Allerweltsarten, letztlich sogar Büsche und Bäume durch. Die speziell an diese Umgebung angepasste Flora stirbt irgendwann aus. Ähnliches kann man bei artenreichen, blühenden Wiesen beobachten. Werden sie gedüngt, absichtlich oder unabsichtlich über die Luft, sinkt die Vielfalt. Orchideen, echtes Labkraut, Wiesensalbei oder Wiesenknopf verschwinden und mit ihnen die Insekten, die mit diesem Pflanzenreichtum verbunden sind. Stattdessen sprießen Gräser, Löwenzahn, scharfer Hahnenfuß, die man überall finden kann. Im schlimmsten Fall regt das verstärkte Düngen, vor allem in Seen und Meeren, zu starkem Algenwachstum an. Manchmal kommt es sogar zu einer plötzlichen und massenweisen Vermehrung von Algen. Man spricht dann von Algenblüte oder Algenpest. Im Mittelmeer treten sie alle paar Jahre auf, zum großen Leidwesen der Anrainerstaaten. Nicht nur der Tourismus leidet darunter, sondern die Algen sinken irgendwann zu Boden, werden dort durch Mikroorganismen abgebaut, ein Prozess, der Sauerstoff aufzehrt. Im Ergebnis entstehen sauerstoffarme Todeszonen. Nach UN-Angaben hat sich deren Zahl in gut 10 Jahren weltweit auf fast 700 verdoppelt.